Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Freitagnacht, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und ich möchte heute Nacht mal ganz besonders begrüßen, weil ich immer so nettes Feedback von den Leuten bekomme, die Taxifahrer im weiten Lande. Ich weiß, dass es da eine ganz eingeschworene Gemeinde gibt, die uns allnächtlich verfolgt, die uns allnächtlich einschaltet. Also, herzlich willkommen. Heute Nacht offene Sendung. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Die übliche Telefonnummer 0130 29 11. 0130 29 11 und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und ein kleiner Nachklapp noch zu gestern. Wir hatten ja gestern das schöne Thema erogene Zonen. Und da kamen noch einige Faxe zu uns, unter anderem von Lieselotte, 37, aus Jena. Und die Lieselotte schreibt, ich finde, alle haben drumherum geredet. Von wegen Ohrläppchen, Brüste, Rücken und Füße. Die erogenste Zone ist da, wo die Musik spielt, nämlich zwischen den Beinen. Wenn mein Mann mir die Füße küssen würde oder lecken würde, bekäme ich keinen Orgasmus, sondern eher eine Ohrfeige. Andreas, 18 Jahre, der erste Zuschauer, Zuhörer heute Nacht. Hallo. Ja, hallo, servus. Servus, du rufst aus dem Süden an. Ja, aus Bayern. Aus Bayern, wie schön. Schneit's schon bei euch? Nein, nee. Aber es hat schon geschneit. Hat schon geschneit? Ja, wir waren in Urlaub und wo wir wieder rübergefahren sind, da sind wir dann ausgestiegen und sind mit kurzen Hosen im Schnee gestiefelt. Sag bloß. Das war scheiße. Aber ich glaube, das wolltest du mir nicht erzählen. Nee, bei mir geht's um Erwachsenenbabys. Um was? Um Erwachsenenbabys. Um Erwachsenenbabys? Ja, genau. Was ist das denn? Ja, du hast ja schon damals so Windelfetischisten in der Sendung gehabt, gell? Ja. Ja, und das ist dann so die ausgeprägte Vision davon. Du hast ja immer gefragt, ob die Männer so Bedürfnisse hätten, von der Frau gesäubert werden und so. Ja. Und das ist bei mir so der Fall. Also du bist ein Windelfetischist, aber es geht noch viel weiter. So würde ich mich nicht bezeichnen. Ich verspüre zwar eine gewisse Erregung durch Windeln, aber es ist nicht darauf beschränkt. Ja, was gehört denn bei dir noch alles dazu? Ja, die ganze Kleidung von dem Baby, das Strampelhöschen, alles Mögliche, ja, was man sich so vorstellen kann. Also was so zum Accessoire eines Babys dazugehört, das hast du gerne an dir selbst. Ja, nur im Moment ist es noch nicht möglich, weil es kostet halt praktisch viel Geld und das ist ziemlich blöd. Andreas, es gibt aber nicht so große Strampelhöschen für einen 18-Jährigen. Doch, klar, bei einem speziellen Shop schon, ja. Das gibt es? Ja, in Köln gibt es zum Beispiel so einen Shop. Ja, also Strampelhöschen, die extra für Leute angefertigt sind, die so gestrickt sind. Ja, da gibt es nicht nur Strampelhöschen, da gibt es alles, vom Sonntagskleidchen bis zum Schlafzeug, alles einfach. Ja, sag doch nochmal ein bisschen ausführlicher, was bei dir zugehört. Außer dem Strampelhöschen, so ein Nuckel auch? Schnuller, ja. Schnuller, ja, genau. Ja, gibt's auch Erwachsenen-Schnuller. Die sind recht nett, ja. Ja, hast du auch? Ja, klar. Zähl einfach mal auf, was du schon hast. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel so ein Lätzchen, das war recht günstig, hat glaube ich 30 Mark kostet. Ja. Dann habe ich so eine Windelhose. Ja. Habe ich mir auch schon leisten können. Eine Windelhose. Ja, genau, dann ist ein Erwachsenen-Schnuller. Ja. Und das Fläschchen, das habe ich von meiner Mutter zu Ostern geschenkt gekriegt. Ja. Wie bitte? Das hast du von deiner Mutter zu Ostern geschenkt bekommen? Ja, ich habe mich selbst gewundert, dass die das jetzt so akzeptiert. Das heißt, die weiß das? Ja klar, die weiß die schon Ewigkeiten. Was meinst du, was wir da schon für Debatten gehabt haben über die Windeln? Weil ich habe ja wahnsinnig die Hemmschwelle, die Windeln rauszutragen. Und so kommt es, dass ich die bei mir hinten, ich hatte so einen Abladeraum, so direkt hinter meinem E-Bett, und da sind die alle drin geflackt. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein riesiges Problem war, ja. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ja, klar. Ja, das heißt, wenn die Mutti putzt, findet die Windeln auch? Ja, weiß ja, wo sie sind. wie hat die das denn? Seit wann weiß die das denn? Seit wann weiß die das? Ja, eigentlich schon seit Ewigkeiten. Das heißt, haben wir ja schon immer Windeln gekauft. Das ging mit 6 Jahren an. Da haben wir auf so mehr die veranstaltet, nur dass ich mal Windeln kaufen konnte. Ach. Ja, das ist schon ein bisschen komisch, ja. Also das hat so, du bist ja nun auch sehr jung, du bist 18 Jahre erst alt. Ja, klar. Das hat mit 6 Jahren schon angefangen, dass du dieses irgendwie in einem erotisch-sexuellen Sinne anziehend fandst? Nee, da konnte ich das noch nicht zuordnen. Ja. Ich habe halt einfach das Bedürfnis gehabt. Dich damit irgendwie zu beschäftigen und anzuhaben. Ja, damals konnte man das noch spielerisch abtun. Ja. Aber... Kannst du dich erinnern an das erste Mal, als du merktest, dass das irgendwas mit Sexualität zu tun hat? Ja, das war so mit 15, glaube ich. Ja. Hatte ich auch eine Windel an, dann habe ich mir auf den Bauch gelegt. Ja, und dann habe ich praktisch mir einen runtergeholt damit. Und die Windel hast du an dabei, ne? Ja, klar. Ja. Auf dem Bauch dann so bewegungsmäßig. Und dann hast du von Anfang an dieses gleich mit deiner Mutter besprochen? Nee, das wäre mir viel zu peinlich geworden. Wie kam das denn, dass die Mutter da richtig davon dann Bescheid wusste? Ja, die hat halt die Windeln gefunden und... Gab's da nicht einen Mordskrach? Ja, und wie? Aber jetzt hat es akzeptiert? Na, ja. Naja, wenn sie dir eine Flasche zu... Ja, selber schon. Bloß mit den Windeln, also, ich glaube von der Woche war es ungefähr, da haben wir das ausgemistet zusammen. Jetzt ja. Selbst war eine Aktion da. 5 Stunden, glaube ich, haben da nicht gereicht. Sag mal jetzt ganz im Ernst, Andreas, erzählst du deiner Mutter so mit allem drum und dran, wie du da so gepolt zu sein scheinst im Moment? Ja, klar. Und die weiß das auch. Ja. Und mittlerweile ist es so mehr schlecht als recht akzeptiert? Mittlerweile, ja. Ja. Ja, sie akzeptiert mehr oder weniger. So, jetzt bist du, das ist eine ungewöhnliche Ausrichtung, sage ich mal, was du da hast. Ja, da wird es nicht so sehr viele Leute geben. Ja, gibt's garantiert, die geben es nur nicht zu. Oder so, genau. Hast du denn mit deinen stolzen 18 Jahren auch schon mal Sex mit anderen Menschen, mit einer Frau gehabt? Nö. Nö? Nö. Nur mit dir selbst? Ja, genau. Und angeturnt durch diese ganzen Utensilien? Ja. Und dein, was wäre dein absoluter sexueller Traum im Moment? Ja, das wäre wirklich eine Frau zu finden, die vielleicht auch schon ein bisschen älter ist als wie ich. Die quasi die Mutterrolle übernimmt. Du möchtest dich also in die Arme einer Frau begeben, ja, genau. Die dich als Baby behandelt. Ja. Und dieses endet dann irgendwann auch in einem sexuellen Spiel. Muss es nicht unbedingt. Aha, dir würde es also ausreichen, wenn die Frau dich einölen würde? Ja. Sauber machen würde? Pinkelst du auch in die Windel? Ja, ich scheiße auch rein. Du scheißt auch rein. Und das müsste die Frau dann auch alles sauber machen? Ja, eigentlich. Na, guten Appetit. Ja, so schlimm ist das ja nicht. Es gibt ja spezielle Studios, die bieten es auch an und ja. So, die nehmen 500 Mark die Stunde, das kann sich auch nicht jeder leisten. Ja. Vermisst du denn nicht schon in irgendeiner Form einen Kontakt zu einem Menschen, so in sexueller Hinsicht? Ja, vom Geschlechtsakt her nicht. Also dein Hauptsinn, wenn du an Sexualität denkst, ja. Ist das Befassen mit diesem ganzen Babyzeug. Ja, klar. Es geht nicht um den Geschlechtsakt. Nein. Da denkst du gar nicht so sehr dran. Wenn du, wie oft ziehst du diese Windel an in der Woche? Jeden Tag immer? Ja, jeden Tag eigentlich. Wann ist es mir erlaubt? Also von meiner Geschäftstätigkeit her. Jetzt hast du eine Windel an. Ja. Und hast den Schnuller von mir auch noch im Mund. Ja. Und liegst sonst, ich male mir das mal gerade so aus, und liegst dann sonst vielleicht nackt in deinem Bett. Ja. Und dann fängst du an zu onanieren. Muss es nicht unbedingt. Nee, ich frage jetzt mal so. An was hast du dann für Fantasien währenddessen? Ja, dass mich halt eine Frau säubert und so. Mhm. Das heißt, es gibt ja da auch so einen Babyroman. Ein Babyroman? Ja, da gibt's mehrere so Sachen vom Lange Verlag. Mhm. Die schreiben seine Sachen und da stehen sehr viele nette Dinge drin, die ich dann auch sehr gerne nachahme. Ah ja. Unter anderem Einlauf. Einlauf? Ja. Ach, das gehört auch noch dazu. Ja, das habe ich so improvisiert, da habe ich dann so eine Cola-Flasche genommen, kennst du bestimmt, ja. Und einen Gartenschlauch dran befestigt. Ja. Du kannst dir vorstellen, dass es nicht gerade irgendwie besonders hygienisch ist. Du erzählst das alles sehr locker und flockig. Ja. Nimmst du das, hast du das so locker und flockig für dich auch akzeptiert oder macht dir diese Neigung auch schon manchmal Angst? Nein, mir macht das überhaupt keine Angst. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Hast du nicht Angst, doch irgendwie völlig mal zu vereinsamen? Das habe ich auch schon gehört hier in der Sendung, dass die Leute eben keinen Gegenüber gefunden haben, mit dem sie das dann praktizieren können. Ja, da in der Hinsicht habe ich schon besser Angst. Ja. Mhm. Nicht unbedingt Angst, aber wäre halt schon gut, wenn ich so eine Frau finden würde. Also du möchtest nicht dein Leben lang alleine bleiben und das alles mit dir alleine praktizieren? Nein, das ist ja logisch. Das bedürfnis hat ja jeder Mensch. Ja, es gibt auch andere Leute. Aber ich habe auch schon mit Leuten hier geredet in der Sendung, die das Glück hatten, Gleichgesinnte zu finden. Und dann ist es ja in Ordnung, finde ich, wenn man solche Sachen macht. Warum nicht? Ja, das ist voll super. Was unternimmst du denn, um solche Frauen zu finden? Ja, es gibt das Babygum, das ist der Kontaktmagazin. Da stehen also Kontaktanzeigen drin, da habe ich mir aber bis jetzt nicht getraut, hinzuschreiben. Das solltest du dann aber mal tun. Ja, das habe ich mir auch schon oft überlegt. Da habe ich mir dann vor einem Computer und schreibe Texte, die sich total blöd anhören. Ja. Aber das ist... Das musst du machen, denke ich mal, ne? Um da auch noch andere Erfahrungen ranzuholen. Hast du Freunde? Ja, vom letzten Freund habe ich mich vor 2 Wochen verabschiedet, weil der hat schon so lange Schulden bei mir gehabt, das ging einfach nicht mehr. Hast du deinen, außer deiner Mutter, wissen andere Leute auch davon, was du machst? Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit großen Fehler gemacht. Ich arbeite jetzt in einem Geschäft, bin ich selbstständig. Ja. Und da verkehre ich halt oft mit Geschäftspartnern. Ja. Und ich habe mittlerweile also schon so ein Mitteilungsbedürfnis, dass ich das wirklich jedem erzähle. Und das schreckt sicher viele Leute ab. Ja klar, und hast ich habe da auch schlechte Probleme damit bekommen. Ja. Ja, du musst es ja auch nicht jedem auf die Nase binden. Ja, das ist mir hinterher auch klar. Bloß in dem Moment, das ist blöd. Ja. Andreas. Dann wünsche ich dir, dass du bald eine Frau findest, die das alles mit dir macht, was du gerne möchtest. Domian, ich weiß zwar, dass du es nicht sehr gern hörst, wenn man hier versucht, über deine Sendung Kontakte zu knüpfen, aber... Liebelein, das möchtest du gerne, ne? Ja, das wäre sehr gut. Sollen wir nochmal eine Ausnahme machen? Ja, das wäre sehr nett von dir. Aber nur heute und nur jetzt hier. Ja, extra für mich. Extra für Andreas. Ja. Also, liebe erwachsene Babys, wenn ihr das hier hört... Nehme ich doch stark an, dann ruft es doch bitte an, dass ich hier nicht vollkommen vereinsame, weil das wäre irgendwie nicht so genial. Das wäre so nicht der Knaller, ne? Es müssen auch nicht unbedingt Erwachsenenbabys sein, es können auch nur Windelfetischisten sein. Ja, aber es müssen Frauen sein, du stehst ja Frauen, ne? Das können auch Männer sein. Das können auch Männer sein? Ja, ich schlafe nicht mit denen. Ah ja, du würdest dich auch von einem Mann verwöhnen lassen. Ja, ich habe auch schon homosexuelle Kontakte gehabt, so ist es auch nicht. Also du bist mit allen Wassern gewaschen, ich merke schon. Ja, ich habe schon irgendwie alles ausprobiert. Andreas, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, jetzt kommt die Carola und die ist 37. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Carola. Ja. Hat dich das gerade geschockt? Nö, eigentlich nicht. Aber hört man ja auch nicht so alle Tage, ne? Nein, das nicht, aber ich habe schon in deinen Sendungen so einiges mitbekommen. Und ich habe auch mal so, weil ich habe bei Beate Uhse gearbeitet. Ach ja, dann. Wen frage ich? Du hast bei Beate Uhse gearbeitet? Ja. Als was? Als Verkäuferin. Ach, das ist ja interessant. Ja, in einem Sexshop. Genau. Was war das Schrägste, was du da erlebt hast mal? Ach, das Schrägste? Ach, ich weiß gar nicht. Das war gar nicht so schräg. Das war völlig normal. Ja, ich habe da, glaube ich, ich bin da sehr tolerant, weil ich sage mir ganz einfach, lass den Leuten das, was denen Spaß macht und dann ist es okay. Und du hast auch so richtige Beratung gemacht, also du hast die Dildos beraten. Ja, das war super. Doch, echt, ich fand das ganz toll. Also welche nach deiner Einschätzung, deiner fachfraulichen Einschätzung, welche Dildos sind die besten? Also für die Frau, muss ich sagen, sind es so richtig so Stäbe, also nicht die realistischen, wenn man jetzt nur sich verwöhnen will irgendwo. Ja. Stäbe mit Elektro, ne? Ja, genau, sind ja alles mit Vibrationen irgendwo, ne? Und dann gibt's ja auch diese realistischen, die halt ja mit und ohne Vibration, aber naja, das weiß ich nicht. Also der Tipp für die Frauen sind die realistischen und für die Männer, waren auch Männer bei dir und haben sich beraten lassen? Ja, viele. Was hast du denen gesagt? Ja, kommt ja drauf an, was sie jetzt haben wollten, ne? Ich meine, wenn Schwule da waren und die wollten auch Dildos haben. Ja, naja, dann habe ich natürlich die ich auch gut finde, denen erstmal vorgestellt. Da waren natürlich einige bei, die fand ich super. Ja. Und meistens haben sie die dann auch gekauft. Also eine richtig nette, fachkundige Verkäuferin. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du deshalb angerufen hast. Nein, nee. Deshalb nicht. Kommen wir ganz zum Thema, aber das war ja nur auch schon mal interessant. Ja. Jetzt zu deinem Hauptthema. Ja, also ich wollte eigentlich darüber mal, ich will das einfach loswerden, weißt du? Ich habe nämlich keinen, mit dem ich so sprechen kann. Mhm. Und ich hatte jetzt am Sonntag ein Erlebnis, da war ich mit zwei Männern zusammen. Mhm, wie schön. Ja, herrlich. Ja, wunderbar. Super. Zum ersten Mal? Zum ersten Mal, genau. Wie hat sich das ergeben? Oh, ganz spontan. Also, es waren fremde Leute. Ja, es waren ganz anonym. One Night Stand. Ja. Mit zwei Männern. Mit zwei Männern. Und die hast du in der Kneipe kennengelernt? Genau, bei der Disco. In der Disco? Ja, genau. Und erst dachte ich ja so, ach, das ist nur so eine Spielerei oder irgendwie so, nicht jetzt das, was wir jetzt gemacht haben, also bevor das überhaupt dazu kam, ne? Ja. Aber dann habe ich auf einmal mitbekommen, das meinen die wirklich ernst. Also haben die beiden dich gezielt angebaggert? Ja. Kannten die sich? Ja, die kannten. Achso, die haben die haben dich ausgeguckt vorher, ja? Und gesagt, die muss es sein heute. Genau, und der eine fand mich halt gut und der andere auch. Und dann, dann wussten sie nicht so recht, was sie wohl machen sollten. Gefielen dir denn beide auch gleich gut? Ja. Ja? Doch, auf einer ganz gewissen Art und Weise. Nur ist das ja eine große, große Überwindung, dann endgültig irgendwann diesen Vorschlag zu machen. Sollen wir zu dritt irgendwo hingehen? Das passiert ja nicht alle Tage. Wie haben die das dann gemacht, die Jungs? Ja, das war eigentlich wirklich ganz locker, weil ich bin dann mitgefahren und dann kam das so halt rüber, wir unterhalten uns, sag du was dazu, würdest du das auch mal gerne wollen? Mhm. Und also wir haben da echt so richtig ganz frei und so darüber gesprochen. Man hat sich da so hingesprochen. Ja, genau. Hast du, ich meine, man kann ja unter Umständen als Frau auch Angst haben, ne? Wenn man mit zwei Männern irgendwie irgendwo hingeht, in eine Wohnung. Hast du nicht Angst gehabt? Nee. Nee. Also die waren dir schon vertrauenswürdig. Ja, schon, obwohl das ist vielleicht sicherlich sehr leichtsinnig. Ja, da muss man auch vorsichtig sein. So, dann ist es dazu gekommen, dann wart ihr irgendwo bei irgendjemandem zu Hause. Genau. Und dann habt ihr drei miteinander geschlafen. Ja, geschlafen, du sag mir das. Also ich muss dir sagen, weißt du, wenn ich das jetzt im Nachhinein alles nochmal mir so in Gedanken so vorstellen sollte, ja. Du, ich krieg das nicht mehr hin. Also ihr habt die ganze Nacht miteinander getrieben. Ja, echt mal. Jetzt sind wir sind ja keine pornografische Sendung hier. Nein. Deshalb kann ich ja jetzt nicht im Detail fragen, was ihr für Schweinereien gemacht habt. Ich möchte das auch gar nicht, aber weil ich weiß nicht, das ist auch gar nicht, weißt du, warum ich eigentlich so darauf, warum ich überhaupt angerufen habe, weißt du, ich habe das sowieso schon immer gemerkt. Also Männer, die können mir einfach nicht so richtig das geben, was ich brauche. Mhm. Und ja, ich meine, ich verwöhne unheimlich gerne. Ja. Haben denn die beiden das jetzt geschafft, dir zu geben, was du brauchst? In gewisser Hinsicht schon, deswegen war es ja so gut. War es eines deiner besten Erlebnisse, die du hattest im Sexuellen bisher? Ja, ja. Kann ich so sagen. Haben die beiden Männer dich ausschließlich verwöhnt oder gab es da auch so eine bi-erotische Ebene? Nee, das nicht? Nee, das war so richtig beiderseitig, also so weit wie ich konnte. Carola, jetzt ist das einmal passiert. Du träumst oder denkst in den schönsten Farben daran. Ja, ich sag ja, wenn ich eigentlich, du kennst doch sicherlich diesen Moment, so ein Projektor, der so Bilder an die Wand wirft, ne? Mhm. Also das sind so Sachen, die mir eigentlich noch im Kopf sind. Gibt es denn weiter Kontakt zu diesen Männern? Nee, möchte ich auch nicht. Warum nicht? Nee. Du möchtest, ich weiß es nicht warum, aber ich möchte es nicht. Du möchtest diese eine gute Erfahrung so in Erinnerung behalten. Ja, genau, ne? So wie es ist. Bist aber nicht abgeneigt, dass sich das mit anderen Männern nochmal wiederholen könnte. Ja, und das ist es ja eben. Weißt du, eigentlich bin ich ja so, du müsstest mich mal sehen, du wirst dich totlachen. Warum? Ja, weil ich bin so eine graue Maus, du weißt du, so ganz natürlich, nicht so ein süßes Püppchen, so ganz verführerisch und weiß ich, gibt ja so ganz tolle Mieten, ne? Ja. Bin ich ja nicht. Aber du würdest es gerne nochmal machen mit anderen. Ja, das ist es ja. Weißt du, ich bin auch nicht auf so eine Beziehung aus. Mhm. Ich will das nicht. Aber wir werden jetzt in diesem Falle mal keine Kontaktierung anbieten. Nein, will ich auch nicht. Sonst haben wir Unmengen zu tun. Nein. Was meinst du, dann schreiben uns Tausende von Männern, wir wollen Carola. Nein, so ist es nicht. Weißt du, das ist bloß so. Weil ich habe wirklich keine Bekanntschaft. Ich bin seit einem Jahr, ich bin geflüchtet, weißt du. Ich war 16 Jahre verheiratet, ja. Bin geflüchtet, weit weg von zu Hause und ich habe hier keinen Bekanntenkreis und nichts so. Und ich wollte es einfach mal loswerden. Ja. Und wie war gesagt, doch nett. Ja, ob du mir was da sagen kannst oder so. Weißt du, weil ich, das ist ganz einfach so, ich möchte das natürlich ausleben. Ja, also ja? Ich finde das wunderbar, wenn sich da ein paar Leute finden, die alle Spaß dran haben, dieses zu machen. Ich finde es völlig in Ordnung. Leider ergeben sich ja nicht oft solche Situationen. Und deswegen denke ich, wenn du das nochmal machen willst, mach es doch. Ist doch toll. Wenn du dich gut dabei fühlst und alle davon profitieren? Und ich finde, oder ich denke mir mal, da es sind ja genügend da, die es auch gerne möchten, genau. Und auch so eine Fantasie haben, genau. Irgendwo. Und ja, also ich denke mir mal auch, das ist okay, obwohl ich manchmal sage, Carola, bleib auf dem Teppich. Ach was. Liebe Carola, ich danke dir für deinen Anruf, okay. Und auf, dass du noch viele tolle Erlebnisse in dieser Art haben wirst. Ich danke dir. Tschüss. Und ich wünsche dir auch alles Gute. Vielen und deinem Dank. Team. Und ich finde das ganz toll mit deiner Sendung. Dankeschön. Tschüss. Ja? Also, ciao. Ciao. Jens, nein, stopp. Peter, 16. Na, Domian, wie geht's? Was macht die Kunst? Ja, Peter, mir geht's ganz gut. Und was macht deine Kunst? Ja, also nicht so besonders, nicht so schwungvoll wie deine. Nicht so? Was ist los? Also, über was ich jetzt mit dir sprechen will. Ja. Also ich bin doch jetzt 16. Du bist 16, ja? Ja, und bin doch da auch im Alter der Pubertät. Ja. Und ist jetzt was ganz Doofes, ja? Hör mal, du musst schön nah an den Telefonhörer gehen. Du bist so weit weg irgendwie. So? Ja, bitte, so nah dran wie möglich. Okay. Also ich bin doch jetzt 16 und bin doch auch in der Pubertät. Und da habe ich jetzt rausgekommen, ja? Leider, dass ich homosexuell bin, ja? Leider? Ja. Wie hast du es rausbekommen? Indem ich jetzt zum Beispiel bei Selbstbefriedigung, ja, ist ja normal in dem Alter, ja, ja. Mehr an Männer gedacht habe, ja, ja, als an Frauen. Aha. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in der Stadt bin oder so, dann denken sie doch meistens nach einer Frau um oder so. Und da drehe ich mich oft danach, also guckt man sich mal die Männer an, so und ja. Guckst du dir die Jungs an? Ja. Ja. Und darum muss ich auch jetzt wegen leiser sprechen, ja, weil ich da jetzt im Wohnzimmer bin und das keiner hören. Meine Eltern sind oben im Bett und schlafen. Mhm. Und wenn die das jetzt mitkriegen, ja. Dann ist die Hölle los. Ja, und darum rufe ich auch bei dir an, weil ich keinen weiß, ob ich das ihnen sagen kann und ja. So. Das sind jetzt so die. Das sind jetzt. Wie bitte? Meine Eltern, die verstehen das auch. Ja, das sind jetzt so die. Ich sage mal, die ersten Anwandlungen. Seit einiger Zeit, dass du das so beim Onanieren merkst, dass du an Männer und an Jungs denkst. Mhm. Ja? Also. Denkst du manchmal auch an Frauen? Habe ich mal gedacht, ja. Also, ich konnte zum ersten Zeit zum Beispiel nicht glauben, dass ich jetzt halt mehr auf Männer stehe. Und dann habe ich zum Beispiel, wenn jetzt der Orgasmus kommt, ja? Mhm. In dem Moment an eine Frau gedacht. Ja? Und das geht zwar dann trotzdem, ja, aber es tut irgendwie innerlich weh. Das tut innerlich weh? Ja. Wenn du an eine Frau denkst? Ja, da kommt man jetzt richtig zum Orgasmus. Das heißt, du würdest lieber, aber du hast auch schon, wenn du zum Orgasmus kommst, an einen Mann gedacht, auch schon mal? Öfter mal. Ja, und ist das schöner? Ja. Ja. Ja, Peter, vielleicht wirst du ein homosexueller Mensch. Die Zeichen deuten darauf hin. Mhm. Und das ist durchaus in Ordnung. Ja, und ich habe auch Angst, weil ich da gar nicht drüber sprechen kann, ja? Wenn es jetzt meine Eltern wüssten, und meine Geschwister, die ganzen Freunde und Kumpels, ich schätze mal, die würden dann alle gleich mit der Freundschaft aufhören. Ja. Das ist auch so, weil ich sie genau kenne. Ja, das ist natürlich. Und meine Eltern, die würden mich gleich rausschmeißen. Ja, das ist natürlich das alte Lied, dass es nach wie vor auch für junge Leute unter Umständen sehr schwierig ist, wenn sie dieses in sich entdecken, dass sie lesbisch oder schwul sind, dieses zu leben. Weil die Widerstände in der Gesellschaft trotz Toleranz immer noch sehr groß sind. Und vor allen Dingen im Elternhaus man da oftmals erhebliche Probleme hat. Ich kann dir nur sagen, Peter, wenn du diese Empfindungen hast, dann steh zu diesen Empfindungen und... Und würdest du mir raten, es meinen Freunden mal zu sagen? Oder so einen bestimmten Moment mal so? Wenn du einen... Hast du einen so richtig guten Freund, mit dem du so alles bequatscht? Nein. Nein. Also ich würde erstmal auch ein bisschen vorsichtig sein. Und wenn du es jemandem sagst, dann vielleicht jemanden, den du wirklich, dem du sehr vertraust. Einer guten. Mal in der Klasse, ja. Wenn ich jetzt bin jetzt im Moment in der 10. Klasse, ja. Ja. Dann kommen auch manchmal so doofe Sprüche von ein paar Kerls drüber, ja. Schwuler und so, ja. Also die wittern das schon. Ich weiß es nicht, aber irgendwie denke ich schon, es ist möglich, ja. Mhm. Aber so richtig kann ich daran nicht glauben, ob die es jetzt merken, ja. Mhm. Weil die Sachen, das fast zu jeden Kerl, ja. Mhm. Aber dann sind auch wieder die meisten Mädchen aus der Klasse, ja. Die sitzen irgendwie auf Sitz, ja. Ja. Die Sachen dann gleich, ach, als Maul so. Und dann sagen sie zu mir, ach Stefan, wir wissen es doch besser, dass wir nicht schwul sind und so, ja. Hast du dich dann auch schon mal in einen Jungen, zum Beispiel in der Klasse oder in der Schule, verliebt? Ja. Das ist ja so, wenn man jetzt in den Alter ist, dass man sich da an laufenden Band verliebt. Also Peter, ich glaube, dass das Beste ist, dass man da, man muss es ja nicht gleich direkt rausposaunen. Vor allen Dingen, wenn man so jung noch ist und auch noch nicht so richtig die Erfahrung gemacht hat und sich vielleicht auch noch nicht hundertprozentig sicher ist, obwohl das klingt mir schon sehr sicher, was du da gesagt hast. Ich würde es so peu à peu rauslassen. Und mich da auch nicht beirren lassen. Und wenn du da blöd angemacht wirst, vielleicht passt dann doch irgendwann mal die Antwort, ja, ich bin's, na und? Das ist natürlich dann schon sehr offensiv. Und dann zieht das natürlich richtig große Kreise. Einmal habe ich mir mal jemand erzählt, ja? Ja, hast du schon? Ja, habe ich mal. Meine Schwester, ja? Da war ich letzte Woche in Schweinfurt. Ja. Und die wohnt zusammen mit ihrer Freundin Birgit, ja? Ja. Und da habe ich denen immer zusammen erzählt, da sind wir gerade zur Videothek gelaufen, ja? Ja. Weil da waren in der Videothek auch immer so Filme, ja, so homosexuelle Filme sind ja auch drinnen. Ja. Und da ist mir auch mal da wegen geschehen, so, ja? Ja. Und danach bin ich mal darauf angesprochen worden. Dann habe ich gemeint, mir fällt es eigentlich nicht schwer, das jetzt zu sagen. Also mir fällt es jetzt schon schwer, das zu sagen. Und dann habe ich darüber ausgesprochen mit meiner Schwester, ja. Und wie hat sie reagiert? Also erstmal hat sie gar nichts drauf gesagt. Ja. Und dann hat sie so darauf hingeredet, als sie würde schon akzeptieren, ja. Aber ich glaube, das auch nur, weil ihre Freundin das so gesagt hat. Ja, aber immerhin, da hast du schon mal einen. Später hat sie dann so geweint im Schlafzimmer. Naja, da weint sie mal 3-4 Mal und dann ist es auch gut und dann hat sie es geschluckt. Weil ich meine, bei mir war es auch manchmal so weit, dass ich jetzt gedacht habe, ja, dass ich jetzt halt einen Freund mehr finde, ja. Ja. Und meine Eltern verstehen es alle nicht, ja. Dann ist es mir auch irgendwie scheißegal, ich meine dann. Peter, ich würde dir Folgendes sagen. Dann würde ich zu ihnen halten, ja, und dann. Habe ich mir auch mal gedacht, ja, ja. Dass man dann durchbrennt. Vielleicht, ja. Ich meine, sowas ist mir dann alles egal, ja. Ich meine, da wäre mir die 10. Klasse egal, da wäre mir alles egal. So schlimm muss es ja noch nicht kommen. Wohnst du in der Nähe einer großen Stadt? Naja. Mehr oder weniger? Ich wohne im Moment in so einem kleinen Kaff mit 100 Einwohnern. Oh, weia, das ist natürlich noch schwieriger. Da kennt jeder jeden? Ja, ich wollte dir nämlich vorschlagen, es gibt zumindest in den größeren Städten in Deutschland, allüberall, Coming-out-Gruppen für ganz junge Leute, wo ganz junge Schwule und ganz junge Lesben sich treffen. Wo ist denn so einer? Ja, wenn du uns deine Adresse gibst, dann werde ich dir eine Adressenliste von diesen Gruppen, wir haben solche Listen vorliegen in ganz Deutschland, werde ich dir schicken. Vielleicht ist dann ja irgendwo eine Gruppe in deiner Nähe, wo du mal hinfährst. Oh Gott, und wenn es dann meine Mutter kriegt, dann ja, das musst du jetzt entscheiden, ob du deine Adresse hinterlassen willst. Der andere Weg ist, dass du das irgendwie versuchst rauszukriegen, indem du in deiner nächsten größeren Stadt dir irgendwo... Wäre dann Schweinfurt. Ja, das weiß ich nun nicht auswendig. Hm. Überleg mal, Moment gleich, ob du das machen willst. Ansonsten besorg dir irgendwie eine schwule Zeitung. Ja, und, da habe ich mir auch schon mal so einen Freundfilm besorgt, ja. Ja, und versuch, vielleicht kriegst du da irgendwie eine Kontaktadresse über die raus. Glaubst du das? Bitte? Glaubst du, das geht? Das könnte sein, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kontaktadresse ist, ja. Ja. Weil wie meine Schwester, die war dann mit der Freundin vor der Kinderstadt und haben wir dann auch so einen Pornofilm gekauft, ja. Ja, nein, Pornofilm, das ist nicht so das und Gelbe von mir. Und dann stand da was drinnen, gell, von Clubs und so. Ja. Pass mal auf, Peter, ich gebe dich mal zurück in die Regie. Überleg mal, ob du das möchtest mit deiner Adresse. Wenn, dann schicken wir das gerne dir zu, in einem Briefumschlag, fest zugeklebt natürlich. Und wenn nicht, dann versuch das irgendwie in Eigeninitiative rauszukriegen. Und Domiana, bedanke ich mich noch, dass ich mit dir sprechen konnte, ja. Steh zu deinen Gefühlen, ja. Steh auch zu deiner Sexualität. Ja. Alles Gute. Das Gespräch hat mir sehr viel Mut gegeben. Alles Gute, Peter. Okay. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Jetzt ist der... Nee, jetzt machen wir eine kurze Pause. Halb zwei. Weiter geht es. 0130 2911. Die Telefonnummer 0130 11 52 22. Die Faxnummer. 0130 11 51 22. Offenes Talkradio heute Nacht. Hier ist 1 live und hier ist das WDR-Fernsehen. Hier ist die Telefon-Talkshow Domian. Jetzt ist der Jens am Telefon des 29. Ja, hallo, guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Jens. Mensch, ja. Jetzt endlich haben wir uns mal. Mhm. Ja. Gut, Jürgen, mein Hauptthema sind mollige Frauen. Mollige Frauen? Ja, und die werden sich jetzt wohl sicher bestimmt freuen. Also ich bin ganz verrückt danach. Du bist scharf auf mollige Frauen. Ja, nicht nur das. Also ich bin wirklich, ich lebe dafür. Absolut. Es ist eine Leidenschaft, höre ja. ich. Wie mollig müssen oder dürfen sie sein? Ja, das ist immer eine blöde Frage. Ja, ich muss mir das ja vorstellen können. Ich habe so rausgefunden, zwischen 90 und 130 Kilo. Zwischen 90 und 130 Kilo bei einer Größe von 1,65. Ja, bis 1,65, bis 1,68 so. Ah ja. Ich bin nicht der Kleinste, so 1,84, aber trotzdem, ich mag das, wenn sie klein sind und einen sehr großen Po haben. Und einen sehr großen Po haben. Und sehr große Brüste auch? Nein, also ganz unwichtig. Bist du eine Bohnenstange? Nö, ich bin richtig kräftig. Ein kräftiger Kerl. Also sehr kräftig. Ja. Ohne Bodybuilding zu machen, ich bin LKW-Fahrer. Ja. Und mache seit 10 Jahren Nachtschicht und höre deine Sendung so April 95, fing das an, wo 1 live ja. Geburtstag hatte und so abging. Ich glaube, deine Sendung war der 3. April und ich höre es wirklich jede Nacht. Und wenn ich Nacht. In Urlaub fahre, dann nehme ich deine Sendung auf Video auf. Na, das ist ja toll. Und das muss ich dir auch mal sagen, also ich finde deine Sendung nicht unheimlich gut oder unheimlich schlecht. Nein, ich finde sie unheimlich lustig. Ja, nicht immer, ne? Es ist ja manchmal auch todernst, ja. Ja, die ernsten Themen und die Schicksale und so, okay, da haben wir ja alle Verständnis. Also sage ich jetzt mal, ich spreche jetzt mal für meine Berufsgruppe. Und die Leute denken immer, wir wären total unterbillig, diese LKW-Fahrer. Das sind wir auch, weil wir für wenig Geld viel arbeiten. Ja. Aber... Wie kannst du uns denn immer hören? Du bist doch nicht nur in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Doch, ich fahre eine regelmäßige Nachttour so, seit 2 Jahren. Und ja, das klappt schon. Jetzt aber zu den Frauen. Ja, zu den Frauen. War das immer schon so? Ja. Ja? Und ich wette, die molligen Frauen denken sich jetzt, Mensch, was findet der an uns so gut? Und da gibt es eine Rangliste, das fängt natürlich an. Ja, leg los. Ja, also... der Po, das ist das Wichtigste, der muss richtig groß sein. Also ich muss immer, wenn ich sie sehe, lächeln, wenn man zusammen einkaufen geht oder essen geht, dann gucke ich eigentlich nur auf den Po und denke, Mensch, warum finden andere Männer das nicht so toll? Also aber der muss richtig schön dick und fleischig sein. Ja. Ja, also bei der Form kann ich mich nicht festlegen, ist auch egal. Hauptsache sie hat, sie. Ich sage immer, die Frauen bestehen für mich dann nur aus Po. ohne jetzt ein Pro-Fetischist zu sein, so wie die Patricia, die mal bei dir angerufen hat, die Anal-Fetischistin. Oh, du hast ja eine gute Erinnerung. Ja. Ja. Ja. Also okay, also ein großes Reizfeld ist, auf das du hinschaust, ist der Po. Ja. Und der muss schön groß und dick sein. Mhm. Ja, und dann so Platz 2, das sind die Beine. Die müssen auf jeden Fall ordentlich stämmig sein. Große Waden, weil Waden finde ich unglaublich erotisch. Ja. Ja. Das war ja erogene Zonen gestern. Ja, das ist, glaube ich, nicht so. Also, nicht so die Waden, aber... Nee. Ja. Ja, und dann der Bauch. Also Frauen, die einen schönen Bauch haben, der muss auf jeden Fall unter Pullover oder unter einer Bluse zu erkennen sein. Das sieht sehr schick aus. Und ist bei molligen Frauen ja oft größer wie der Busen. Ja, und das magst du auch, wenn das auch so ein bisschen... Manchmal schwabbelt das ja auch ein bisschen, ne? Bei dickeren Leuten. Das ist egal bei dir. Genau. Ja. Mhm. Ja, und dann natürlich das Gesicht. Also, ja, halt, stopp, der Busen. Der Busen, wie soll ja, der Busen, ja, gut. Ich bin absolut kein Busenfan. Ist ganz egal, groß oder klein. Ja. Also ich beiß mich daran nicht fest. Ja, also kein Besonderes. Ja, so jetzt die Halsregion. Ja, auf jeden Fall, wenn sie ein Doppelkinn hat, dann hat sie schon gewonnen. Also, das ist ja schön, das ist ja wirklich toll. Ja, weil, ich weiß nicht, wenn ich... Nee, weil das war alles, was du jetzt sagst, ist natürlich für ganz viele Männer ein Punkt, wo die sagen, nee, darauf stehe ich nicht. Ne? Insofern ist das schön, mal so jemand zu hören, der sagt, okay, das ist so mein Geschmack auch. Ja gut, ich denke auch immer, dass die Männer was verpassen wollen. Höre ich immer von Arbeitskollegen, die ist ja fett, die ist ja schwabbelig, wenn ich da reinfahre, ja, dann wird mir schlecht. Ja gut, ich meine, nicht jeder steht auf einem Opel Manta oder so. Ja. Ja, vielleicht ist das anders. Also das Gesicht muss auch schön füllig sein. Doppelkinn. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja, volle Wangen. Ja. Das auf jeden Fall. Einen kleinen Mund, wenn es geht. Ja. Ja, ich beschreibe jetzt mal die Traumfrau, die ich mir backen würde, ja, wenn ich könnte. Sag mal, Jens, hast du denn schon viele schöne, gute Erfahrungen mit ganz dicken Frauen gemacht? Ja, nur gute. Nur gute? Auf jeden Fall, ja. Wo, wie lernst du sie kennen? Ja, also ich bin auch selbst sehr schüchtern und meine große Liebe, die habe ich schon seit 8 Jahren, da laufe ich schon seit 8 Jahren hinterher. Ja, und das funktioniert nicht? Mehr oder weniger, das ist nicht so das Wahre. Also ich habe sie mehr lieb, wie sie mich. Ah. Na gut. Eine tragische Situation. Ja. Also ihr seid nicht zusammen. Doch. Also immer mehr oder weniger. Im Moment ja, mehr. Ja. Aber du guckst auch gern dann noch nach anderen dicken Frauen. Auf jeden Fall. Ja. Also eigentlich nur, wenn ich durch die Stadt gehe oder fahre, ich bin also ganz verzaubert. Die Leute wundern sich, ja, dass ich da so verrückt nach den Mollingen bin. Wie kommt das überhaupt? Hast du da eine Idee, wie du auf diese Geschmacksrichtung gekommen bist? Nee, und ich glaube auch ein Psychologe oder ein Therapeut, der wird das nicht rauskriegen. Also irgendwie ja, hat so du bist kein Fall für den Therapeuten. Ich meine nur so, manchmal hat man ja auch, hatte ich gestern auch so ein paar Fälle, wo man so ein Schlüsselerlebnis irgendwie mal hatte früher und seitdem steht man auf die und die und die Sache. Hast du nicht gehabt? Nee. Nee. Solange du dich erinnern kannst, waren immer dicke Mädels, dicke Frauen angesagt. Mhm. Ja. Ja, und dann zu meinen positiven Erfahrungen eben, was der Unterschied zwischen molligen und schlanken Frauen ausmacht, das ist natürlich, dass die molligen viel kuscheliger sind. Ja. Und eben sehr warm, ja, also im Sommer und im Winter, also das spielt gar keine Rolle. Die dummen Sprüche, die sollte man lieber vergessen. Ich glaube, ja, die meisten Sprüche, egal um welches Thema sich handelt, kann man gleich vergessen. Ja, ja, ja. Zum Beispiel Sprüche, da muss was Wahres dran sein, wenn Leute lästern nach. Kann man denn, Jens, sagen, dass zum Beispiel dicke Frauen beim Sex anders drauf sind als dünne? Kann man das so verallgemeinern? Nein, auf keinen Fall. Nee, also ich habe auch Erfahrung mit dünnen Frauen und das ist genau das Gleiche. Du hast auch schon Erfahrung mit dünnen Frauen gemacht? Ja. Ja. Ja. Ja, ich suchte mollige Frauen und dann kam ich mit dünnen mal ins Gespräch und dann, gut, das hat sich mal so ergeben. Dann hast du auch mit der dünne genommen. Besser als gar nichts. Nein, nein, so nicht. Ja, aber nicht. Nein. Ja, Jens, was meinst du, wie viele dicke Frauen du jetzt erfreut hast, endlich mal einen Mann so reden zu hören in der Öffentlichkeit? Ja, leider hat das wohl am Anfang so geklungen, als wenn ich ein Pro-Fetischist wäre. Ja, nee, bin nee. Ich aber nicht. Nein, nee. Es geht eigentlich um die mollige Frau an ja, sich. Haben wir auch nicht so verstanden. Das war eine Hymne auf die mollige Frau. Ja, auf jeden Fall. Triffst du denn nachts, wenn du unterwegs bist, auch schon mal eine mollige Frau? Nein. Nee, ne? Überhaupt nicht. Das ist eine reine Männerdomäne. Ich ja, glaube, die Frauen dürfen nachts gar nicht LKW fahren. Ach so, so ist das. Lieber Jens, bist du im Moment im Auto? Rufst du vom Auto aus an? Nein. Nein, das ist mein letzter Urlaubstag und hier muss man ja sagen Urlaubsnacht. Ach so. Und ja, Jürgen, meine mollige Traumfrau, die schläft gerade neben mir. Und aha, die hat gestern Geburtstag gehabt, am 20. September. Aha. Sie ist 27 geworden ja, und fühlt sich natürlich wie 24. Ich sage das dann auch jedem. Dann grüße ihr herzlich von mir und bestell ihr von mir die besten Glückwünsche. Ja, Jürgen, und dann kommt noch ein tolles Ding. Ich ja, habe morgen Geburtstag, am 22. am Sonntag. Am Sonntag? Und werde 30 und ich fühle mich gar nicht alt. Kein Problem. Also da sage ich jetzt noch nichts. Ich sage einfach so zu dir alles Gute. Alles klar, ich werde erleben. Jürgen, tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss, Jens. Matthias, 37. Ja, hallo. Matthias, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich ruf an, ich habe diese Woche deine Sendung eigentlich nur durch Zufall gesehen. Ja. Und zwar am Dienstag hat er da ein Mädchen bei dir angerufen, die war 16 und war schwanger. Mhm. Und hatte Angst vor ihren Eltern, glaube ich. Mhm. Ja, ich bin, also meine Tochter ist erst 16 und ich habe jetzt vor kurzem erfahren, dass die schwanger ist. Mhm. Und ja, wir haben das, es war freilich erstmal nicht so sehr freundlich für uns, für meine Frau und mich. Wie habt ihr das denn erfahren, Matthias? Ja, sie hat das meiner Frau erzählt. Ja. Also ihre Mutter, ganz klar. Ja. Und Was war das so im ersten Moment für euch für ein Gefühl, für dich und deine Frau? Ja, im ersten Moment war das erstmal, wie soll ich das sagen, die richtigen Gedanken hat man da nicht gefunden, ne? Schon eher so ein Schock? Es war schon ein Schock, ja. Und dann... Wie habt ihr denn dann reagiert auf das Mädchen? Jetzt in demselben Augenblick? Ja. Weil zuerst hat sich's ja deine Mutter, deine Frau erzählt, ja, ne? Ja, das mal meiner Frau erzählt, ja. Und dann war meine Frau sowieso erstmal geschockt und hat dann gesagt, ich muss da erstmal, also sie muss erstmal mit mir reden. Mhm. Ja, ich muss sagen, dann haben wir eigentlich da eine Nacht gehabt, die nicht mit Schlaf verbracht wurde. Mhm. Bis wir für uns gesagt haben, irgendwie jetzt, der Ader bringt ja nichts. Wir haben dann den nächsten Tag mit ihr gesprochen, wir mussten erstmal rauskriegen, wie sie dazu steht, mhm. ob sie da jetzt das Kind gar nicht will. Und mhm. sie war dann aber ziemlich schnell der Meinung, also das Kind ist ihrs und sie möchte das kriegen. Ja. Und das mussten wir dann halt auch so akzeptieren. Ja. Und haben dann gesagt, jetzt muss das Kind irgendwann kommt ja dann und das muss halt auch groß werden. Ja. Und so sehen wir jetzt, ja, also wir haben 4 Kinder, ja. Ja. Haben eine Wohnung mit 2 Kinderzimmern. Also es wird eng. Es wird etwas eng, ja. Sehen wir aber nicht so als Problem. Es muss halt so, das wird schön. Ein Zimmer kriegt halt sie mit ihrem Kind. Findest du denn die Entscheidung jetzt von ihr richtig, dass sie das Kind bekommen möchte? An sich schön, aber... Ja, ich kenne sie ja und sie... Ich glaube nicht, dass sie da weiß, was sie auf sich nimmt. Mhm. Du hättest es oder ihr hättet es auch akzeptiert, wenn sie gesagt hätte, ich möchte es nicht bekommen? Das hätten wir so akzeptiert, ja. Weil... Das bringt es ja nichts, wenn wir ihr sagen, du machst dies oder das und sie muss damit leben. Sie muss ja damit groß werden. Aber du meinst, dass da schon sehr große Probleme auf sie und demzufolge auch erstmal auf euch zukommen werden? Ja, ich glaube, das sowieso ja, aber ich glaube, dass sie die Probleme nicht sieht. Ja. Hast du Angst, dass ihr vielleicht, ihr alle, in sehr große Schwierigkeiten noch kommen werdet? Nee, das davon nicht. Also ihr werdet es irgendwie hinkriegen? Das kriegen wir hin, ja. Ja. Wer ist denn der Vater? Kennst du ihn? Ja, ja. Ist er auch sehr jung noch? Er ist 2 Jahre älter. Mhm. Steht er denn zu deiner Tochter? Er steht im Moment dazu, ja. Ja. Ob das mit 18, ich weiß nicht, ob das auf Ewigkeit geht. Im Moment will er da, er tut auch was dafür, also muss ich schon sagen, ja. Und da steht dazu, das war aber eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte. Da passt auch eher hier der junge Mann dazu, der bei dir heute angerufen hat, der da Angst vor seinen Eltern hat. Der schwul wird. Ja. Ja. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe mit 16 auch eher mehr Unsinn getrieben als andere Jungs in meinem Alter. Ja. Und musste feststellen, wenn dann die Probleme so groß wurden, dass ich sie nicht mehr beherrscht habe, und dann zu meinen Eltern gehen musste, dann sind die mit denen gemeinsam gelöst worden. Ja. Weil ich war ja ihr Sohn und jetzt ist das ja meine Tochter. Da gab's, weil ich war erstmal da ein Schock und wir haben erstmal gesagt, wir müssen erstmal jetzt uns zusammen hinsetzen, meine Frau und ich, und wir sehen zu, dass wir das ab morgen klären. Kann ich das so verstehen, dass du angerufen hast, auch aus dem Grunde, um andere Leute, andere Eltern zu ermutigen, wenn solche Probleme entstehen, sich auf jeden Fall mit den Kindern zusammenzusetzen. Ja, genau. Und sie nicht allein zu lassen. Ja. Und wiederum die Kinder zu ermutigen, zu den Eltern dann zu gehen. Ja, ich weiß auch, das ist nicht einfach mit 16 zu seinen Eltern zu gehen, weil irgendwo... Aber man kann auch nur zu den Eltern gehen, wenn man vorher erfahren hat, dass die Eltern zu einem stehen, dass sie gesprächsbereit sind. Ja? Man kann es mit 16 aber auch noch erfahren. Wenn man solche Probleme hat und merkt, es sind ja die Eltern, die lieben einen, ja. Das ist ja ihr Kind. Und mit 16 steht man oft quer mit seinen Eltern. Ja. Und merkt dann manchmal aus, wenn man sagt, hey, ich habe das und das Problem, dass das wirklich die Eltern sind, weil die auf einmal ganz anders sind, als man gedacht hat. Ja. Und du wolltest schon bestimmt jetzt gezielt auch die Eltern ansprechen, ne? Ja. Um zu sagen, lass die Kinder nicht fallen. Nee, ich würde das ja gar nicht verstehen, dass man sein Kind fallen lässt. Ja. Matthias, schön, dass du angerufen hast. Gut, danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jan, 42 Jahre. Hallo? Ja, hallo Jan. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Zuerst zu deinem letzten Anrufer vor der Pause. Ja. Hätte es doch so eine Sendung gegeben vor 27, 28 Jahren, wo ich mich mit meinen Sachen rumgeplagt habe und nicht den Mut hatte, mich irgendwie zu mir selbst zu stehen. Bist du auch schwul? Ja. Ja. Klar. Klar. Und ja, jetzt sag ich so, jetzt kann ich so leicht sagen, mit 42 damals, aber mit 15, 17, nein. War das ich habe mich erst mit 30 ja, gewagt. Nach außen zu gehen. Ja. Und in der Zeit war das verdammt schwierig, ne? Als ganz junger Mann zu sagen, hier, ich bin so, basta. In der Zeit, also ich ahnte es schon, ich wusste es schon, ja. Aber ich habe mir eingebildet, ich kann es auch anders ja. machen und habe dadurch ganz unnötig zutiefst zwei wirklich wunderbare Frauen verletzt, weil ich mir eingeredet habe, ich kann mit ihnen leben. Weil du nicht zu dir gestanden hast. Jawohl. Ja. Jan, wolltest du Bezug nehmen auf dieses Gespräch oder hattest du noch ein anderes Thema? Ein anderes Thema. Ja. Aber noch zu dem Anruf. Ich drücke dem Knaben ganz fest beide Daumen. Ja. Er soll zu sich stehen. Ja. Er soll einfach nicht auf sich selbst verzichten. Ja. Auf keinen Fall. Genau, sehe ich auch so. So. Jetzt zu deinem Thema. Ja, du sprichst mit dem sozusagen musikalisch einsamsten Schwulen in der Bundesrepublik. Mit dem musikalisch einsamsten Schwulen? Was, ja. Was heißt das? Das Problem ist, ich bin ein Blues-, Soul- und Funk-Fan. Fan, ja. Und finde unter den Schwulen keinen einzigen, aber wirklich nicht einmal einen Gleichgesinnten. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, Blues-, Soul-, Funk, da gibt's doch genug Schwule, die auch auf sowas stehen. Ja, aber nur oberflächlich. Wenn ich das Thema vertiefe, gehen die laufen. Gespräch, ne? Dann werden sie zunehmend gelangweilt. Aber du bist selbst kein Musiker. Das ist dann doch. Und das macht die Sache umso schwerer. Denn wenn ich zum Beispiel in eine Disco gehe, ja, ja, schwule Discos gibt es ja bekanntlich nicht. Ja, in Großstädten schon. Und wie? Ja, aber in so einem kleinen Kaff, wo ich wohne, ja, gibt es sie nur einmal im Monat, bestenfalls. Mhm. Und wenn du da hingehst, dann hörst du eine so schreckliche Musik, das heißt schrecklich, nicht, also ganz normal, nicht gegen die Musik, aber sie geht mir einfach auf die Nerven. Ja. Ich kann keine 15 Minuten da drin aushalten. Wahrscheinlich eine normale Schadsmusik, ne? Ja. Ja. Ja, Und sonst, wenn du mit Leuten sprichst, dann stehen sie entweder auf Marlene Dietrich oder noch schlimmer Marianne Rosenberg. Also das ist schon das Allerletzte. Also du findest keine Gleichgesinnten, die die gleiche sexuelle Ausrichtung haben wie du und die gleiche und dieselbe Musik mögen wie du. Eben. Ja, ich bin sogar auf eine Idee gekommen. Ja. Vor ein paar Monaten habe ich in einer Zeitschrift inseriert, ja, die erscheint bundesweit. Aha. Ich wollte eine schwule Soul-Funk-Gruppe gründen. Ja, schön, schön. Gibt's noch nicht, ne, glaube ich, oder? Und es wird sie auch nicht geben, denn es hat sich keiner gemeldet. Ja, da ist guter Rat teuer, ne, Jan. Ich kenne, also aus dem Hut kann ich auch keine zaubern, weiß ich nicht. Ah, ja. Aber mit der Anzeige ist vielleicht wirklich kein schlechter Weg, das irgendwie nochmal zu versuchen oder in einer anderen Zeitung oder das ein bisschen zu forcieren. Wenn du in so einem kleinen Kaff wohnst, werden die natürlich nicht da aus dem Boden wachsen. Das heißt, du musst in die Großstädte irgendwie dich da bemerkbar machen, über Zeitungen. Ja, das ist mir schon klar, dass ich sie in so einem kleinen Kaff nicht finde. Du bist selbst schwierig. Ja, du bist selbst Musiker. Was für ein Instrument spielst du? Ich bin Sänger. Du bist Sänger, ja. Ja. Also Jan, ich habe da nur die Idee mit den Zeitschriften. Ganz weit gefächert in allen möglichen Zeitschriften annoncieren. Und dann wird es die erste schwule Funk Gruppe vielleicht irgendwann geben mit Jan an der Spitze. Ei. Das wäre was. Wenn das je zustande kommt, melde ich mich bei dir. Dann kriege ich die erste CD zugeschickt. Wow. Lieber Jan, ich danke dir für deinen Anruf und toi toi toi. Ciao. Tschüss. Dorothee, 24. Ja, hallo. Hallo Dorothee. Ja, ich habe ein Problem, was mir an sich ziemlich peinlich ist, aber so ein relativ anonymer Weg wie bei dir anzurufen, ist mir halt noch der beste, weil ich im Moment nicht weiter weiß. Und zwar geht es darum, ich bin seit einigen Jahren masochistisch veranlagt und das ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem ist, ich bin privat versichert und diese steigenden Arztrechnungen, die da teilweise kommen, die auch über Tausende rausgehen, das ist schon happig, das kann ich im Moment nicht bezahlen und ich weiß nicht, wie ich da weitermachen soll. Moment, jetzt mal eins am anderen, du bist masochistisch veranlagt. Ja, richtig. Erklär das erstmal. Ja, ich liebe es, wenn mir jemand Schmerzen zufügt. Ich kann dann zum Orgasmus kommen und Also im sexuellen Sinne bist ja, du richtig. So veranlagt, ja. Ja. Und du hast auch entsprechende Partner, die das mit dir machen? Ja, oft wechselnde, aber ich finde auch, das ist vielleicht noch ein Problem, ich finde auch keine feste Beziehung, ja. Wo der Partner mich akzeptiert. Und da geht es so heftig zu, dass du verletzt da rauskommst? Ja, teilweise schon, ja. Was genau geht da so heftig ab? Das geht heftig ab, dass da teilweise Rippenbrüche drin vorkommen. Rippenbrüche? Oder zumindest, dass die angebrochen sind. Was haben die Männer dann gemacht? Auf mich eingeschlagen. Was du aber willst, ne? Ja, also ich krieg irgendwie nur dann den Kick, wenn ich wirklich Schmerzen habe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also Rippenbrüche durch... Angebrochene Rippen. Ja, das weil die auf dich eingeschlagen haben. Dich getreten haben vielleicht sogar. Ja, auch. Was noch? Ja, Prellungen, Quetschungen, Unterarme, Oberarme, Striemen, Schnittwunden und ja, all sowas halt. Es ist verschieden, es kommt drauf an, was gemacht wird. Also, wie kommen die Schnittwunden zustande? Es kommt drauf an, durch, ja, was weiß ich, was gerade so da ist. So halt, wenn er irgendwie ein Schlüssel oder was weiß ich, was da ist, ein Taschenmesser dann, oder dann, so. Dann ritzt er das so über deinen Rücken oder über den Arm? Über die Arme meinst du. Mit den Armen, ja. Ja. Läuft das so im ganz privaten Rahmen ab oder gehst du in Studios? Nein, ausschließlich privat. Ja. Also wenn man einmal irgendwie, das hat mit der Anzeige angefangen und wenn man dann einmal Leute kennenlernt, dann ist man auch irgendwie in so einem Kreis und dann weiß man auch Leute, wo man da auch Kontakte zu findet. Also. Und ehe wir das jetzt vertiefen mit der Versicherung und den ganzen Problemen daraus, doch noch eine Frage zu dieser Ambition. Das ist ja schon mit 24... Ja. Das hat mit 17 angefangen. Ja, mit 17 Jahren. Ja. Durch was? Ich weiß nicht. Ich war in einer Beziehung. Eigentlich, das hat ganz normal angefangen. Und irgendwie hat mein damaliger Freund mir eine ziemlich heftige Ohrfeige versetzt. Und ich habe irgendwie ein Lustgefühl dabei verspürt. Und daraus ist es dann irgendwie... Ist dieses Lustgefühl, kann man das... Also wenn du das jetzt jemandem erklären sollst, der mit so etwas überhaupt nichts am Hut hat. Und das sind ja viele Leute, die das nicht nachvollziehen können. Die sagen, die meisten Leute sagen ja, die hat einen Knall, ne? Ja, ich weiß. Die lässt sich die Rippen kaputt schlagen und kriegt dabei einen Orgasmus. Ja. Die Frage ist, von mir aus jetzt, ist das wirklich so eng miteinander verbunden? Wenn man dich quält, wenn man dir richtig körperliches Leid zufügt, löst das ein Lustgefühl in deiner Vagina aus? Ja, also ich kann das nicht genau beschreiben. Das ist einfach, aber ich fühle mich dann nicht nur körperlich befriedigt, auch seelisch irgendwie. Ich kann mir nicht erklären, wovon das kommt. Also es ist nicht im Elternhaus so gewesen, dass ich immer geschlagen wurde oder so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann das nicht erklären. Bekommst du wirklich einen wirklichen Orgasmus? Ja. Ohne den Geschlechtsverkehr? Das heißt, der wird auch ausgeübt dann. Also auch vorher, nachher, dabei, wie gerade es passt irgendwie. Aber die optimale Konstellation ist, dass man dich schlägt und dann auch noch mit dir schläft. Ja. Ja. So, dann gehst du danach zum Arzt, wenn du es zu doll getrieben hast. Ja, richtig. Ja. Und was sagst du dem Arzt? Ja, was sage ich dem Arzt? Ich kann ihm ja schlecht sagen, dass ich die Treppe runtergefallen bin oder so. Das fliegt nach einer Weile auf. Also ich habe den Arzt oft gewechselt. Einige haben es nicht akzeptiert, die haben es behandelt. Aber man kann da nicht so oft hingehen, weil irgendwie ist dann... Das Vertrauen ist irgendwie dann verstört. Hast du den Ärzten den reinen Wein eingeschenkt? Einem habe ich reinen Wein eingeschenkt. Wie hat der reagiert? Der wollte mich zu einem Psychiater. Ach du lieber Himmel. Ja. Und das war natürlich die absolut falsche Lösung. Also irgendwie überhaupt keine Einfühlungsgefühl, weil ich will ja auch irgendwie, dass das aufhört. Ich weiß ja auch nicht, woher das kommt. Ich weiß gar nicht, wie ich da rauskomme, so aus dem ganzen Kreis. Also ist es schon so, dass du da eine Stufe zurückgehen würdest wollen? Ja, ich würde gern auch in eine Beziehung eingehen und auch Lustgefühle verspüren, mit dem Partner nur zu schlafen, ohne irgendwie Schläge zu bekommen oder verletzt zu werden. Also in diesem Fall denke ich mal, Dorothee, dass der Tipp mit dem Psychiater, würde ich mal gerade auch nicht sagen, aber dass man zu einer kompetenten Person geht, die sich mit solchen Sachen auskennt, fände ich schon mal nicht schlecht. Das ist auch wieder nicht anonym. Also ich kann das nicht irgendwie einfach jemandem erzählen, der dann genau bei mich Bescheid weiß. Ja, klar, ärztliche Schweigepflicht und so, aber... Ja, aber das ist nun mal so. Wenn du was verändern willst in deinem Leben und wenn du da wirklich leidest daran, und das ist ja schon ziemlich krass, was du da erzählt hast, musst du diesen Schritt natürlich schon gehen, wenn du zu einem Sexualtherapeuten gehst, dass du dem dann auch wirklich alles offenlegst und noch natürlich viel, viel offener noch redest als jetzt hier in den paar Minuten in unserem Gespräch. Ja. Das ist die unbedingte Voraussetzung, sonst passiert nichts. Ich habe nur Angst, dass man mich für vollkommen verrückt erklärt. Ach Quatsch, wenn du zu einem Sexualtherapeuten gehst, was meinst du, was die Leute für Sachen wissen und kennen und mit welchen Dingen die konfrontiert werden? Also, da bist du vielleicht nur ein kleines Licht gegen. Naja, ich weiß nicht, in meinem Bekanntenkreis, also da, wo es praktiziert wird, kommen so solche krassen Fälle nicht sonderlich oft vor. Also finden die mich zumeist schon ziemlich krass. Aber da kann ich dir wirklich ganz hundertprozentig die Angst nehmen, dass wenn du zu einem solchen Menschen gehst, dass die mit solchen Dingen bekannt sind und sich beschäftigt haben, dass du da ein ganz normaler Fall von vielen bist. Ja. Ich würde dich aber nochmal jetzt fragen wollen, wie das jetzt weitergeht mit der Krankengeschichte. Die zahlen das nicht, die Versicherungen? Nein, ich bin privat versichert, ich zahle selbst. Du zahlst selbst? Na gut, aber dann gibt man das ja weiter an die Versicherung. Und da traust du dich nicht, oder wie? Ja, ich traue mich teilweise nicht, weil die irgendwie forschen die nach einer Krankheitsvorgeschichte oder so und am Ende dann wissen die das auch und es ist alles so furchtbar peinlich. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich da weitermache. Es ist peinlich und kompliziert. Ja. Und bringt jetzt auch noch dich in unter Umständen... In Geldschwierigkeiten Weil ich lerne dann von Leuten was zusammen oder so und dann habe ich bei denen irgendwie Schulden und das ist furchtbar. Ist das. Ja. Aber mir scheint jetzt diese Geldgeschichte nicht das vorrangige Problem zu sein, sondern das vorrangige Problem, dass du eigentlich von diesem Trip ein bisschen runterkommen willst. Ne? Ja. Hast du denn, als du diesem Arzt das gesagt hast, ne? Ja. Hat der wirklich in dem Sinne reagiert, als hättest du einen Sprung in der Schüssel? Ja, der spielte erstmal mit seinem Kugelschreiber, guckte mich ganz komisch an und also in dem Blick lag sowas wie nach dem Motto, die hat's doch nicht alle oder so. Und dann hat er wohl gemeint, ja, vielleicht wäre es dann wirklich besser, mal zu einem Psychiater zu gehen. Also ich glaube, ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. So in dem Wortlaut ungefähr war das dann. Ich würde mich von dieser Reaktion überhaupt nicht abschrecken lassen. Geh mal davon aus, dass leider Gottes ein ganz großer Prozentanteil von Ärzten eben keine Ahnung von solchen Sachen haben. Ja. Und auch nicht das Einfühlungsvermögen haben, mit Patienten oder mit Leuten umzugehen, die so gepolt sind. Ja. Wenn du aber zu einem Therapeuten gehst, zu einem Sexualtherapeuten, ist das alles ganz anders. Ja, und die Adressen bekomme ich dann auch bei den Ärzten? Oder wie bekomme ich die Adressen? Also ich... Weil ja, ich weiß nicht, wo hier in meiner Umgebung so was ist irgendwie. Ja, ich schlage dir vor, du bleibst jetzt am Telefon. Ja, bitte. Wir haben im Hintergrund immer einen Psychologen dabei. Und der ist ausgerüstet mit 57.000 Adressen im ganzen Land. Der wird dir irgendeinen Ansprechpartner in deiner Gegend geben. Ja. Und dann geh mal in dich und überleg, ob du das machst. Ich finde, du sollst es tun. Ja. Du hast nichts zu verlieren. Und die Scham ist einmal überwunden und dann ist es gut. Ja, ich hoffe, dass ich schaffe irgendwie. Denn es wird zu krass. Es nimmt zu, ne? Ja, ja. Es wird immer schlimmer. Ja. Also es reicht schon nicht mehr ein einfacher Schlag oder so. Oder das ist nicht genug. Also das wird immer heftiger. Ja. Dorothee, alles Gute und bleib jetzt in der Leitung. Okay, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war mal wieder eine Woche Talkradio. 1 Live Talkradio vom WDR. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören, für die irre Resonanz. Wir haben so viele Faxe diese Woche bekommen wie selten zuvor. Besonders was den Pümpel oder Plümpel angeht. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal für all die nicht dabei waren. Die dabei waren, wissen, was ich meine. Mein Team, das war diese Woche. Gerald Baas, Angela Traut, Peter Dunajski, Katrin Heckmann, Birand Bingül, Tom Andreas und Jürgen Schramm. Die Themen nächste Woche werden sein, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Versager. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Mein liebstes Spielzeug. Und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr mir da zu erzählen habt. In der Nacht von Montag auf Dienstag offene Sendung, so wie heute. Ein richtig schönes Wochenende und bleibt gesund, schlaft jetzt schön und wir sehen uns hoffentlich wieder und hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, bye bye, ciao.